Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Wie Untote wandeln wir durch unsere Welt und sichern den Absatz von Waren. Immer häufiger fühlen wir uns als seelenlose Avatare, als Darsteller eines Films, in dem wir zwar, wie uns ständig beteuert wird, einzigartige Hauptpersonen sind, dessen Drehbuch aber nicht von uns geschrieben wird. Mit Bestandsaufnahmen wie dieser beginnen viele der kritischen Analysen, die am Ende eines Vierteljahrhunderts von Boom und Krisen, Umweltzerstörung und Gesellschaftsspaltung, Transformation und Zerstörung auf ein Ende der Wirtschafts- und Denkweise hoffen, der wir den Namen Neoliberalismus gegeben haben. Von den Menschen, die in und mit diesem Kapitalismus leben, ist weniger die Rede. Wenn aber ein System wichtiger erscheint als die Menschen darin, dann wird es unmenschlich, seelenlos, untot. Wie die Gespenster und Zombies unserer Horrorfantasien. Mich hat jetzt natürlich vor allen Dingen immer interessiert, ein politisches Theoriebuch anzufangen mit popkulturellen oder auch mit literarischen Beobachtungen. Und es gibt ja wohl wenig Motive, die so präsent sind in der Popkultur wie der Zombie. In seinem in der Edition Suhrkamp erschienenen Buch »Wir Untoten des Kapitals« über politische Monster und einen grünen Sozialismus entwirft der Schriftsteller und Politikwissenschaftler Raoul Zelig eine Alternative zum aus seiner Sicht zerstörerischen System des Neoliberalismus. Es gibt, wenn man jetzt in die Theoriegeschichte zurückblickt, eigentlich eine lange Tradition des marxistischen Blicks darauf, dass sich im Kapitalismus eigentlich die Verhältnisse zwischen Lebendigen und Toten verdrehen. Das Kapital ist ja sozusagen in marxischen Kategorien die Herrschaft der toten Arbeit, der geronnenen Arbeit über die Lebendige. Und wie dieses Herrschaftsverhältnis dann auch immer weiter eigentlich sich so reinfräst in das Leben und eben nicht nur ins Konsumentenleben, sondern natürlich in erster Linie mal ins Produzentenleben durch die entfremdete Arbeit an den Maschinen, aber dann eben auch durch die Inwertsetzung der Natur. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt der linken Kritik, nicht nur der marxischen Kritik, aber der linken Kritik am Kapitalismus. Weg mit dem Zombie-Kapitalismus. Wie wir eine gerechtere Welt erschaffen können. Sendung von Markus Metz. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though. Nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? Gleichheit und Ungleichheit. Vom wachsenden Widerspruch zwischen Politik und Ökonomie. In der großen Transformation der industriellen Revolution und der Marktwirtschaft haben sich Kapitalismus und Demokratie im 19. und 20. Jahrhundert miteinander und manchmal auch gegeneinander entwickelt. Als paradoxe Einheit zweier widersprüchlicher Systeme. Ich glaube, dass der Liberalismus selbst von Anfang an einem grundlegenden Konstruktionsfehler beruht und dieser Konstruktionsfehler dann eigentlich die liberaldemokratischen Demokratien an einem bestimmten Punkt zerreißt. Raoul Zelig, geboren 1968 in München, studierte Politikwissenschaften und Lateinamerikanistik an der Freien Universität Berlin. 2008 promovierte er mit einer Studie über kolumbianische Paramilitärs. Denn das Verrückte an der bürgerlichen Demokratie und am liberalen System ist ja, dass eine Gleichheit postuliert wird, vor der man aber gleichzeitig um jeden Preis, die um jeden Preis verhindert werden soll. Es wird eine rechtliche, eine formalrechtliche Gleichheit, später dann auch die Gleichheit sozusagen der Wähler postuliert. Aber das ist natürlich die ganze Zeit konterkariert und aufgehoben dadurch, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse, die Vermögensverhältnisse völlig ungleich sind. Und damit ist natürlich auch die politische Macht völlig ungleich verteilt. Also das macht ein absurder Widerspruch eigentlich zu sagen, man will ein System der politischen Gleichheit, der politischen Demokratie, aber gleichzeitig ein Wirtschaftssystem der extremen Ungleichheit. Einige Jahre lehrte Raoul Zelig als Professor für politische Theorie und internationale Beziehungen in Kolumbien. Seit 1997 veröffentlicht er Romane und Sachbücher, schreibt für Zeitungen und produziert Radiofeatures. 2012 wurde er Mitglied der Linken, seit 2016 ist er im Parteivorstand. In einer Gesellschaft, in der es Vermögensbesitzer gibt, die Milliarden und Billionen besitzen und eine große Mehrheit der Bevölkerung nichts oder fast nichts, da liegt auch auf der Hand, dass das kein wirklich demokratisches System, kein wirkliches System der politischen Gleichheit sein kann. Und insofern würde ich eben sagen, dass diese politische Demokratie zunehmend als entleert oder als nicht wirklich lebendig wahrgenommen wird. Der Neoliberalismus hat die große Erzählung von Gleichheit und Freiheit noch einmal in eine verschärfte Form gebracht. Jede und jeder kann es schaffen. Der Weg vom Garagen-Start-up zum Multimillionär steht, nach dieser Erzählung, allen offen. Und wer im Wettbewerb aller gegen alle unterliegt, ist demnach selbst schuld. Gegenüber dem Wohlfahrts- und Wohlfühlkapitalismus der mehr oder weniger goldenen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Verhältnisse seit den 1990er Jahren rauer geworden. Aber dafür sind auch die Jackpots größer. Die Reichen werden immer reicher, und die Armen werden nicht nur immer ärmer, sondern häufen auch immer größere Schulden an. Das gilt für Personen, für Unternehmen und sogar für Nationen. Nach einem vielleicht versehentlich wahren Wort von Bundeskanzlerin Angela Merkel leben wir in einer marktkonformen Demokratie. Das heißt, auch eine politische Meinung, auch ein partizipativer Anspruch, selbst eine Kritik an den Verhältnissen, muss ihren Weg zu den Adressaten marktförmig nehmen. Jede soziale Bewegung steht internationalen Medienkonzernen gegenüber, die schließlich darüber entscheiden, ob und wie über sie öffentlich berichtet und gerichtet wird. Erstmal müsste man vielleicht diese These, dass alles demokratischer wird und die Partizipation wächst, das müsste man vielleicht ein bisschen relativieren, weil natürlich die Entwicklung von der Massenmedien natürlich auch maßgeblich das befeuert, dass man Menschenmassen in Bewegung setzen kann, aber der Deliberationsprozess und die sich dann durchaus auch aktiv beteiligen, vielleicht dann auch bei Twitter oder in den sozialen Medien die Botschaften wiederholen. Und trotzdem ist es natürlich eigentlich ein stärker von oben gesteuerter Prozess als vorher, obwohl sich mehr Leute von unten aktiv daran beteiligen. Also das müsste man meiner Ansicht nach nochmal problematisieren, diese Aussage. Ich finde auch, man sollte sich auch von links davon dem Gedanken verabschieden, dass Partizipation an sich schon der entscheidende Fortschritt in der Demokratie ist. Also ich bin sehr dafür, dass man den Partizipationsbegriff und partizipatorische Demokratie als Begriffe hochhält. Ich halte überhaupt nichts von so einem linken Elite-Geschwätz, dass die Leute zu blöd wären. Aber ich glaube, was man begreifen muss, dass allein die Tatsache, dass eine Menge zusammenspricht, noch kein demokratischer Partizipationsprozess ist, sondern dass da ein wesentlicher qualitativer Moment reinkommen muss. Und der ist eben, dass wirklich ein gemeinsamer kollektiver Meinungsbildungsprozess stattfindet, der nicht von Einzelnen gesteuert wird, sondern wo wirklich viele eine aktive Rolle und eine sich selbst aktivierende Rolle drin spielen. Sie war Griechin und so wissen's durst ich sie, studierte Bildhauerei am College in diesen Hallen, bin ich ihr aufgefallen. Willst du echt leben wie gewöhnliche Leute? Willst du echt tun, was gewöhnliche Leute tun? Willst du echt Sex mit gewöhnlichen Leuten? Willst du echt Sex mit gewöhnlichen Leuten wie mir? Ich weiß nicht, was sie daran nicht verstand. Sie nahm lächelnd meine Hand. Die große Transformation. Oder Geschichte wiederholt sich nicht, aber lernen kann man dennoch aus ihr. Die Welt des 19. Jahrhunderts ist zusammengebrochen. Quelle und Matrix des Systems war der selbstregulierende Markt. Jene Neuerung, die den Anstoß zur Entstehung einer spezifischen Zivilisation gab. Das schrieb Karl Polanyi 1944 in seinem Hauptwerk The Great Transformation. Polanyi, bewandert in Soziologie, Jura, Politologie, Ökonomie und Geschichte, war in Budapest aufgewachsen. Vor der antisemitischen und antikommunistischen Reaktion flüchtete er zuerst nach Wien, 1934 dann nach England. Als Gastprofessor kam er in die USA, wo The Great Transformation entstand. Darin beschreibt Karl Polanyi den aufkommenden Nationalismus und schließlich den Ersten Weltkrieg als Zusammenbruch eines Gleichgewichts von Wirtschaftssystem und Gesellschaft. In der Zwischenkriegszeit waren die Versuche gescheitert, das Wirtschaftssystem zu stabilisieren. Im Faschismus zeigte sich besonders deutlich, was aus der Unvereinbarkeit von Kapitalismus und Demokratie entstehen musste. Aber Karl Polanyi macht dafür nicht allein ökonomische Gründe verantwortlich, sondern auch die Entwurzelung und Zerstörung sozialer Gemeinschaften. Und das Gefühl vieler Menschen, vom Wirtschaftssystem sowohl ökonomisch und politisch als auch kulturell und moralisch überfordert zu sein. Raoul Zelig hat Karl Polanyi in den letzten Jahren wiederentdeckt und ist damit nicht alleine. Das Buch von Polanyi ist deswegen so wichtig und so interessant, weil es aufzeigt, was eigentlich für Tragödien in Gang gesetzt werden, wenn man eine Gesellschaft radikal dem Markt unterordnet. Also wenn eine Gesellschaft wirklich zur Marktgesellschaft wird. Karl Polanyi war ein bisschen ein Heretiker in der Linken, weil er sich sehr interessiert hat, also für Kulturanthropologie und auch von christlichen Moralvorstellungen sich hat auch inspirieren lassen. Das heißt, er hatte nochmal einen viel offeneren Blick dafür, was eigentlich Ökonomie ist und hat sich dann eigentlich auch sehr viel damit beschäftigt, wie Ökonomie, wie Wirtschaft normalerweise eingebettet ist in Gesellschaften, zum Beispiel in Bräuche und Rituale und wie unterschiedlich das sein kann. Das Verhältnis der Menschen zur kapitalistischen Marktwirtschaft bestimmen zwei widersprüchliche Haltungen. Die eine besagt, dass sie im Kern zwar nützlich und vernünftig funktioniert, aber nicht als unbedingt selbstregulierendes System, sondern als eines, das strikt überwacht werden muss durch moralische, kulturelle und rationale Vorschriften, basierend auf einem humanistischen oder auch religiösen Grundprinzip. Viele solcher Begrenzungen der Marktfreiheit beruhen nicht auf staatlicher Einsicht, sondern auf Bewegung in der Gesellschaft. Auch die soziale Marktwirtschaft der frühen Bundesrepublik musste erkämpft werden. Erst ein 14-wöchiger Streik der Metallindustrie in Schleswig-Holstein etwa erreichte unter anderem, dass die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eingeführt wurde. Die andere Haltung besagt, dass dieses System nur dann richtig funktioniert, wenn es ganz und gar sich selbst überlassen bleibt. Mögen die einzelnen Impulse der Marktteilnehmer noch so egoistisch, betrügerisch oder manipulativ sein. Am Ende wirkt doch jene wundersame, unsichtbare Hand, die den Markt zum Wohl aller reguliert. Seit den 70er Jahren eroberte sich diese fundamentale Marktauffassung immer mehr die wissenschaftliche und dann auch die politische Hegemonie. Mit der Rückkehr zu einer deregulierten, globalisierten und privatisierten Variante der extremen Laissez-faire-Marktwirtschaft hat sich im Neoliberalismus all das, was Karl Polanyi seinerzeit als zerstörerische Kräfte gegenüber Natur und Gesellschaft diagnostizierte, noch einmal verschärft. Der andere Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir uns in einem merkwürdigen Widerspruch befinden, dass wir nämlich einerseits wissen, die Leute, die sich zumindest ein bisschen ausführlicher mit Gesellschaftsverhältnissen auseinandersetzen und Gesellschaftskritik, dass die Lage wirklich dramatisch ist. Also eigentlich müsste man viel apokalyptischer reden, als Linke das heute tun. Also das ist tatsächlich so, die Umweltveränderungen sind, wenn man das biophysikalisch betrachtet, bewegen wir uns mit großer Geschwindigkeit auf Kipppunkte zu, ökologische und soziale Kipppunkte, wo wahrscheinlich alles außer Kontrolle geraten wird und wo überhaupt gar kein geordneter Umbau von Gesellschaft mehr möglich sein wird. Das ist das, warum viele Sozialwissenschaftler, Gesellschaftswissenschaftler auch davon sprechen. Also es wird sowieso zu einer Transformation kommen. Die Frage ist nur, ob bei Design oder bei Disaster, also ob man das geplant designed macht oder eben ob ein Desaster eintritt und man dann mit den Scherben irgendwie umgehen muss. Also tatsächlich diese ökologische, ökonomische Krise, in die der Kapitalismus reinrauscht, die kann sehr schnell zu einer Zivilisationskrise werden. Und dafür müsste man eigentlich viel dramatischer reden. It's a night when they come, when I'm alone and not with anyone. Through the shouts and music of the crowd down the road boozing. Near the free car park, the bins and the alleyway of the Chinese restaurant. Number three for two and number four for one. We're going down like VHS while the able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. I'm laying open for the knuckle-dragging exodus. We're going down like VHS while the able-bodied vultures monitor and pick at us. We're going down and it's no stress. We're going down like VHS. Das Scheitern der Alternativen. Oder warum der real existierende Sozialismus keine Lösung bot und der Begriff dennoch wirksam bleibt. Ob man sie nun als Lokomotiven der Geschichte oder eher als Notbremsen ansieht. Aus den Revolutionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging ein Gegenmodell zur westlichen liberalen Demokratie mit politischer Gleichheit und ökonomischer Ungleichheit hervor. Ein Sozialismus, der sich stark auf die Ordnung eines Nationalstaates und einer Planwirtschaft stützte. Beides hat mit den kommunistischen Träumen vom nicht entfremdeten und naturgemäßen Leben der Menschen wenig zu tun. Auch dieser real existierende Sozialismus stellte sich unter den Zwang von Fortschritt und Wettbewerb. Der Sozialwissenschaftler und Politiker Raoul Zelig hält deshalb auch nichts von einer Verklärung der Vergangenheit. An der Geschichte der sozialistischen Staaten gibt es tatsächlich wenig zu verteidigen, auch gerade wenn man den Anspruch hat, dass es einer sozialistischen Bewegung darum gehen sollte, klassenlose Verhältnisse herzustellen, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass der sozialistische Staat eben genau diese klassenlosen Verhältnisse nicht hergestellt hat. Also er ist nicht nur darin gescheitert, dass er undemokratischer war, er ist nicht nur daran gescheitert, dass er die Ökologiefrage genauso schlecht oder noch schlechter behandelt hat, sondern er war auch in seinem zentralen Anspruch, nämlich klassenlose Verhältnisse herzustellen, nicht erfolgreich. Auch in den sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts entstand eine unheilvolle Einheit von Wirtschaft und Politik. Nach wie vor verbinden wir Vorstellungen von Gemeineigentum und sozialer Verantwortung mit politischen Systemen von Unterdrückung und Zwang. Immer wieder gab es Versuche, das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln mit Öffnung und Partizipation zu verbinden. So verband zum Beispiel Titos Jugoslawien das Modell einer sozialistischen Marktwirtschaft mit gewissen liberalen Freiheiten. Doch der Markt verstärkte auch zwischen Ljubljana und Skopje bereits bestehende strukturelle Vorteile und regionale Unterschiede, bis der wachsende Nationalismus in den Teilrepubliken das Land in den 1990er Jahren in einem blutigen Bürgerkrieg zerriss. Andernorts, wie zum Beispiel in Chile, machten Staatsstreiche und Terrorregimes die Experimente eines demokratischen Sozialismus zunichte. Die Dualität der beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg stand unter unversöhnlichen Schlagworten. Sozialismus statt Faschismus hieß es auf der einen Seite. Freiheit statt Sozialismus auf der anderen. Kurzum, wir schleppen aus dem vorigen Jahrhundert ein Weltbild mit uns herum, das weder den neuen ökologischen und sozialen Herausforderungen gerecht wird, noch den Ursprüngen der sozialistischen Ideen entspricht. Raoul Zelig setzt trotzdem mit voller Absicht weiterhin auf den umstrittenen Begriff. Sozialismus ist ein total belasteter Begriff, aber man sollte sich trotzdem auch nicht täuschen, dass das die sozialistische Bewegung, die sozialistische Theorie, war der große Akteur, erstens in der Emanzipation der letzten zwei Jahrhunderte, und zwar was Arbeiterrechte angeht, aber auch was Frauenrechte angeht oder auch Entkolonialisierung. Die sozialistische Bewegung war ein großer Treiber, nicht der einzige, aber ein sehr großer Treiber dieser Freiheitsbewegung. Und der andere Punkt, den ich eben ganz wichtig finde, man muss verstehen, dass alle Emanzipationsbewegungen, zumindest in der Gesellschaft, in der wir leben, was zu tun haben mit der Eigentumsfrage. Also auch Rassismus oder auch sexistische Unterdrückung, Frauenunterdrückung haben ja ganz viel mit Eigentum zu tun, dass nämlich solche unterdrückten Gruppen oder weniger privilegierten Gruppen auch weniger Eigentum haben und damit auch weniger gesellschaftliche Macht und Gestaltungsfreiheit in ihrem eigenen Leben. Und deswegen ist die Eigentumsfrage ganz offensichtlich eine zentrale Frage. Eigentum ist eine zentrale Machtressource unserer Gesellschaft. Und deswegen muss man, wenn man über Veränderung der Gesellschaft nachdenkt, auch eben über Eigentum reden. Und das ist der Strang, den die sozialistische Debatte aufgebracht hat. Keine andere Theorielinie hat das so stark gemacht. Der Liberalismus hätte es immer lieber gehabt, dass man gar nicht über die Eigentumsfrage spricht. Und genau deshalb ist es eben wichtig. Man sollte sich auch nicht täuschen. Ich glaube, wenn man neue Begriffe erfinden würde, sobald die Mächtigen merken, dass das, was an den Privilegien des Eigentums kratzen würde, dann werden die neuen Begriffe genauso schnell diskreditiert wie der alte. Deswegen finde ich es besser, dafür zu sorgen, dass man diesen Begriff in seiner ganzen Tragweite versteht und aber auch dann weiß, wie man solche Entwicklungen wie der Stalinismus oder wie der Parteidiktatur nicht wiederholt. Und deswegen ist es auch sinnvoll, sich in der sozialistischen Geschichte gut auszukennen. Demokratische Planwirtschaft und grüner Sozialismus. Oder es gibt Alternativen, man muss sie sich nur zu denken trauen. Sozialismus ist dem Wesen nach die einer industriellen Zivilisation innewohnende Tendenz, über den selbstregulierenden Markt hinauszugehen, indem man ihn bewusst einer demokratischen Gesellschaft unterordnet. Karl Polanyi, The Great Transformation. Wenn man so einen Begriff von Sozialismus hat, dann ist das eine ganz andere Debatte, als die im 20. Jahrhundert oft geführt wurde. Im 20. Jahrhundert war ja oft die Idee, es ginge darum, ein Modell einer Gesellschaft überzustülpen. Und das, finde ich, sollte nicht der Kernpunkt der Debatte heute sein, weil es logischerweise gar kein festes Modell für eine zukünftige Gesellschaft gibt, sondern was uns klar sein muss, ist, dass wir diesem Prinzip der Profitmaximierung Grenzen setzen. Und wenn man diesen Mechanismus durchbrechen will, dann muss man in die Eigentumsrechte eingreifen. Man muss sozusagen den Besitzern dieser großen Vermögen sagen, es ist nicht mehr weiter möglich, in dem und dem und dem und dem Bereich euer Kapital zu vermehren, weil das die Lebensgrundlagen auf dem Planeten zerstört. Also es ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht und das ist das, was ja eigentlich die sozialistische Bewegung ausgezeichnet hat, dass sie nämlich die Rechte der Eigentümer eingegrenzt und beschränkt hat. Klar ist für Raoul Zelig, dass es heute angesichts von Erderhitzung und Artensterben nur um einen grünen Sozialismus gehen kann. Das Grüne ist, dass die Grundmaxim heute eigentlich eine andere sein muss als die wirtschaftswissenschaftlichen Debatten der letzten Jahrhunderte. In den letzten Jahrhunderten ging es immer darum, wie kommt der Reichtum in die Welt und wie kann man den Reichtum mehren? Durch Arbeitsteilung, durch Handel, wie kann man ihn umverteilen? Waren dann die Fragen von den Linken. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, wie kann der Stoffwechsel mit der Natur begrenzt und reduziert werden? Denn es ist eine bestimmte ökonomische Struktur, eine bestimmte gesellschaftliche Struktur bringt auch immer konkrete Naturen hervor. Und die Natur kann man aber auch nicht endlos weiter belassen, sondern irgendwann ist dann die Reproduktionsgrenze einer Natur erreicht. Und wenn das reißt, dieses Netz, dieses ökologische Netz, dann zerbrechen auch Gesellschaftsstrukturen. Das ist genau das, was sowieso auf uns zukommt. Also es ist gar keine Frage, ob ich das will, sondern es ist völlig klar, dass ohne ökologische Wende unsere Gesellschaftsstruktur, unsere Zivilisation, unsere Lebensweise zusammenbrechen wird und zwar eher mittel- als langfristig. Und deswegen brauchen wir einen radikalen gesellschaftlichen Wandel, der eben diesen Stoffwechsel mit der Natur eingrenzt. Das fängt damit an, dass man eben Obergrenzen festlegt, wie viel Emissionen die Wirtschaft produzieren kann, geht aber auch, was weiß ich, in ganz viele andere Bereiche, wie eben Arten geschützt werden können und wie die biophysikalischen Systeme, was Dünger angeht, wieder ins Gleichgewicht kommen können und so weiter. Und dafür braucht man dann konkrete Werkzeuge auch. Wir haben ja in Deutschland absurderweise eine Schuldenbremse in der Verfassung stehen, wo also festgelegt ist, wie viel Geld der Staat überhaupt nur ausgeben darf. Und auf ganz ähnliche Weise könnte man sofort auch innerhalb kürzester Zeit eine verfassungsrechtliche Regelung einführen, die besagt, es darf nur noch so und so viel eben an CO2 emittiert werden und die Naturen dürfen nur noch so und so stark belastet werden, weil das sozusagen dann verpflichtend wäre für die gesamte Gesellschaft und auch für die Wirtschaft, was und wie sie produziert. Und solche Grenzen brauchen wir, wenn unsere Lebensweise nicht kollabieren soll. Und wie das Wort Sozialismus, soll dabei auch das Wort Plan nicht als rotes Tuch wirken. Eine große Aufgabe gerade in diesem Land. Auch wenn die Sozialdemokratische Partei Deutschlands den Begriff demokratischer Sozialismus tatsächlich noch in ihrem Grundsatzprogramm führt. Das weiß natürlich auch Raoul Zelig aus dem Parteivorstand der Linken. Ich habe heute zufällig beim Übersetzen nochmal einen Satz von dem ersten SPD-Vorsitzenden von 1946 gefunden, in dem er sagt, die Planung sei die allererste Voraussetzung zur Vermeidung der Katastrophe. Und ich glaube, das ist ein Satz, der ganz gut passt auf die Lage heute. Also ich glaube, wenn wir an Planung denken, dann sollten wir nicht daran denken, was die Sowjetunion gemacht hat, sondern wir sollten uns vergegenwärtigen, dass in Wirtschaften und in menschlichen Handeln immer geplant wird. Also ich meine, Energiewende ist eine Form der Wirtschaftsplanung. Wenn sich die Politik zusammensetzt mit großen Konzernen, dann wird letztlich geplant. Und natürlich nicht zuletzt auch in den Konzernen selber wird massiv geplant. Also wenn man sich anguckt bei Aldi, IKEA, was soll das sonst sein, was die machen, wenn nicht Planung? Und ich glaube, das Problem bei dieser Planung ist, dass die halt immer nur einer Maxim folgt, nämlich der Vermehrung des Reichtums ihrer Eigentümer dieser Firmen oder vielleicht noch maximal des gesamtgesellschaftlichen Wirtschaftswachstums. Und wir brauchen heute aber eine ganz andere Form von Planung. Wir brauchen nämlich eine Planung, die den Stoffwechsel mit der Natur reduziert, also die ökologischen Belastungen dramatisch zurückfährt und dabei gleichzeitig sicherstellt, dass es vor allen Dingen dem unteren Drittel der Gesellschaft bei uns und dem unteren Hälfte der Weltbevölkerung nicht schlechter, sondern eher besser geht. Soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung haben es allerdings schwer, sich gegen die Logik eines Systems durchzusetzen, das nur Wettbewerb und Wachstum als Grundlagen kennt. Die unangenehme Wahrheit dieses Systems ist langfristig die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Die unangenehme Wahrheit der Gegenseite ist, dass nur schneller Verzicht und spürbare Einschnitte etwas retten können, vor allem auf Seite der Privilegierten. Vielleicht trägt ja auch die Erfahrung der globalen Pandemie dazu bei, dass unsere Bereitschaft für eine große Transformation zunimmt. Wenn wir egalitäre, gleiche Verhältnisse und solidarische Verhältnisse in der Gesellschaft durchsetzen wollen, das ist, glaube ich, der Kern so eines progressiven Emanzipationsprojekts und sicherlich auch das, was sich viele Menschen so wünschen, auch Leute, die sich vielleicht gar nicht als Linke bezeichnen würden, sagen natürlich, ist das wünschenswert, dass wir die Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens auch gleichberechtigt organisieren und solidarisch organisieren. Und um das zu ermöglichen, brauchen wir Gemeineigentumsformen. Und diese Gemeineigentumsformen müssen demokratisch organisiert sein. Schaudern und nicht zu knapp. Wenn die Gefahr am größten oder die konzertierte Aktion macht's. Für die Transformation in Richtung eines demokratischen und ökologischen Sozialismus reicht es nicht aus, andere Parteienkoalitionen an die Regierungsmacht zu wählen, sagt Raoul Zelig. Auch Massenproteste aus der Zivilgesellschaft, wie sie die Klimabewegung auf die Straßen bringt, sind allein zu schwach. Es braucht eine Kombination aus beidem. Kann natürlich auch bedeuten, dass man dort, wo es geht, progressivere, emanzipatorische, ökologischere, solidarischere Regierungsbündnisse bildet und dann auch versucht, entsprechende Reformen durchzusetzen. Aber das hat natürlich auch auf kleinerer Ebene Bedeutung. Also man muss gar nicht an der Regierung sein, um zu versuchen, den Staat zu demokratisieren. Das passiert also ständig, wenn Leute zum Beispiel versuchen, nehmen wir an, Lehrer zu werden oder Hochschullehrer zu werden oder Richter zu werden oder in den Medienanstalten eben andere demokratischere Positionen zu vertreten. Da überall lässt sich eigentlich beobachten, dass es sowas gibt wie eine Demokratisierung von Institutionen und von Staatlichkeit. Und ich glaube, dass es darum gehen würde, diese beiden Ansätze zu kombinieren. Also dass man versucht, durch die Energie von sozialen Bewegungen, wie man sie jetzt zum Beispiel auch hat, von Fridays for Future gegen den Klimawandel, dass man also bewusst sagt, nein, wir gehen nicht in die Parteien, sondern wir versuchen das als soziale Bewegung Druck von außen zu machen. Aber dass es natürlich auch sinnvoll ist, wenn es eben Ansprechpartner gibt von Leuten, die sozusagen im ökologischen oder im sozialen Sinne sich subversiv verhalten innerhalb der politischen Parteien und der Institutionen. Und dass diese Kräfte kombiniert werden müssen. Klimakids geht in die Verwaltung. Unter dieser Überschrift hat der Soziologe und Politikwissenschaftler Lukas Daubner gerade in der Taz einen neuen Marsch durch die Institutionen empfohlen. Wenn der Wille zur Veränderung nicht aus der Gesellschaft kommt, dann kommt er nirgendwoher. Auch hier empfiehlt Raoul Zelig einen Blick zurück zu den Anfängen. Dass die Arbeiterklasse sich als Klasse wahrnahm, hatte nicht in erster Linie damit zu tun, dass es die Theorie gab, das spielte auch eine Rolle, aber es hatte noch stärker damit zu tun, dass Praktiken im 19., auch schon im 18. Jahrhundert sich herausbildeten, wo Leute sich im Rahmen des sogenannten Mutualismus gegenseitig unterstützt haben. Also damals, als es eben noch keine Sozialversicherungen gab, haben Leute, was ich, Hilfsfonds aufgelegt, so Kassen aufgelegt, wo alle eingezahlt haben, damit, wenn jemand einen Unfall hatte, dann zumindest die Beerdigung gezahlt werden konnte. Also die Systeme der unmittelbaren gegenseitigen Hilfe. Solche gegenseitige Hilfe hat in der sozialen Marktwirtschaft zu einem umfassenden Sozialpakt von Versicherungen bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter und anderen Bruchstellen in der Biografie geführt. Das Stichwort dazu lautet Solidargemeinschaft. Doch dieses System der Solidargemeinschaft wird zunehmend brüchiger und krisenhafter. Die Privatisierung schreitet fort, auch die Privatisierung des Risikos. Deutlich wird, dass gegen die Gefahren der Globalisierung nur eine Universalität der Solidargemeinschaft helfen könnte. Da diese am wenigsten von den Regierungen und den ökonomischen Zentren ausgeht, hilft hier nur eine Selbstorganisation der Zivilgesellschaften zur gegenseitigen Unterstützung. Dass das der Ansatzpunkt ist, wie sich gesellschaftliche Subjekte formieren, wie sich handelnde politische, gesellschaftliche Subjekte formieren können, nämlich wenn so eine Beziehungsweise, wenn so eine Umgangsform untereinander praktiziert wird, die deutlich macht, es könnte auch anders gehen. Da wäre ich jetzt auch gar nicht so pessimistisch. Wie gesagt, ich glaube, in unserer Gesellschaft würde allen von uns was einfallen, wo das in die Richtung geht. Und ich glaube, wir müssen einfach diesem Ansatzpunkt in der politischen, vielleicht Erzählung könnte man sagen, auch wieder Raum verschaffen. Und ich finde deswegen so unglaublich wichtig, dass man Orte hat, also wenn man eine politische Praxis versucht aufzubauen, dann Orte schafft, wo das spürbar ist. Deswegen finde ich zum Beispiel so interessant, dass es solche Projekte gibt wie Sea-Watch, wo Leute eben Schiffe gekauft haben und die unterhalten, um Geflüchtete aus Seenot zu retten. Oder dass es im Rahmen dieser Migrationsbewegung ab 2015 ein breites Netzwerk gab, wo Hunderttausende von Menschen in Deutschland sich daran beteiligt haben, wo man eben Geflüchtete unterstützt hat und versorgt hat. In der Tat gibt es bereits vielfältige Ansätze zu solidarischen Formen von Arbeit und Zusammenleben. Der wesentliche Punkt ist dabei auch, dass das eben, wenn es einhergehen soll mit Demokratie, dass das eben auch was damit zu tun hat, mit Auseinandersetzungen, wo Leute in der Gesellschaft sich demokratische Spielräume, Räume der Selbstverwaltung zurückholen. Und deswegen würde ich sagen, Sozialismus sind also solche Kämpfe, wo um demokratische Gemeineigentumsformen gerungen wird. Also gar nicht in erster Linie Verstaatlichung, sondern zum Beispiel eine Linie soziale Kämpfe von Umweltbewegungen, Gewerkschaften, wo Leute sich organisieren. Eine zweite Linie wären Genossenschaften, eine dritte wären Commons und Allmende, also Gemeineigentumssysteme, die schon lange existieren. Bauern kennen Allmendesysteme wahrscheinlich noch, aber die jetzt auch neu wieder in Mode gekommen sind. Wikipedia zum Beispiel ist ja auch ein Allmendesystem, gehört niemandem und funktioniert durch die freie Kooperation von Leuten. Aber eben auch die öffentlichen Infrastrukturen ist das auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, nämlich dass möglichst viele soziale oder infrastrukturelle Grundleistungen in öffentlicher Hand sind. Vom Wasser und der Schule und der Gesundheit sind wir daran gewöhnt, auch von den Medien ein bisschen, öffentlich-rechtliche Medien. Aber natürlich auch Wohnen und viele andere Dinge, viele andere Bereiche könnten und sollten meiner Ansicht nach in Gemeineigentumshand sein, in öffentlicher Hand sein. Und da sollte man nicht darauf setzen, dass es nur eine staatliche Eigentumsform gibt, sondern dass es viele Eigentumsformen gibt. Nämlich wenn eben zum Beispiel öffentlich-rechtliche Anstalten, kommunale Einrichtungen, Bürgergenossenschaften und sowas, wenn sowas koexistiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass eine Staatsbürokratie sozusagen sich die ganze Macht darüber aneignet. Und deswegen würde ich sagen, also Kernbegriff für mich ist demokratische Gemeineigentumsform, damit die Gesellschaft gestalten kann, wozu und wie gearbeitet und produziert wird. Im Gegensatz zu einer Gesellschaftsutopie, die aus weiter Ferne leuchtet, sind bei einem solchen gemeinschaftlichen Beratschlagen, was sich wie ändern soll, schneller Erfolgserlebnisse möglich. Was wiederum die Motivation erhöht, sich einzubringen, argumentiert Raoul Zelig. Zum Beispiel in Berlin gibt es jetzt ja diese Auseinandersetzung um den Mietendeckel. Gab eine starke Mieterbewegung, die dann auch verlangt hat, dass eben große Immobilienfonds enteignet werden sollen, die einen großen Druck ausgeübt hat, war eine Reaktion darauf, dass die Mieten wirklich in Berlin explodiert sind und für viele Leute dadurch auch das Überleben wirklich gefährdet ist. Berlin sind ja auch die durchschnittlichen Einkommen deutlich niedriger als in anderen Teilen in Deutschland, also viel, viel niedriger als in München beispielsweise. Und dieser gesellschaftliche Druck führte dann dazu, dass sich dann auch in der Politik, also auch der Berliner Senat, gezwungen sah, zu reagieren und dann etwas gemacht hat, was wirklich untypisch heute ist, nämlich ein Gesetz zu erlassen gegen den Druck der großen Wirtschaftslobbys. Die großen Immobilienverbände haben alle gesagt, das geht gar nicht, ist eine Katastrophe. Man stellt jetzt fest, dass es eben doch längst nicht so eine Katastrophe ist, wie sie das an die Wand gemalt haben. Also kein Immobilienunternehmer geht gerade deswegen pleite, weil es einen Mietendeckel gibt. Aber man merkt schon, auch im Bekanntenkreis gibt es viele Leute, die jetzt tatsächlich weniger Miete zahlen müssen und Mieten nicht mehr so rasant steigen. Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt ist er endlich vorbei. Nächsten Mal wird alles besser. Graffito auf der Rückseite des Marx-Engels-Denkmals in Berlin-Mitte. Der Autor, Journalist und Politikwissenschaftler Raoul Zelig ist einer von 37 Beisitzern im Vorstand der Partei Die Linke. Da liegt es nahe, dass eine Arbeit wie an dem Buch »Wir Untoten des Kapitals« auch in parteiprogrammatische Diskurse und Strategien einfließt. Auf jeden Fall hat das was miteinander zu tun. Das ist eher andersrum, dass sich viele von den Reformideen und Vorschlägen, die in meinem Buch auftauchen, eigentlich schon enthalten sind. Jetzt nicht nur im Parteiprogramm der Linken, sondern auch in dem, was Gewerkschaften schreiben oder zum Beispiel, was der feministische Frauenstreik in der Schweiz und in anderen Ländern vorgeschlagen hat. Also es ist nicht so, dass es keine Ideen darüber gibt, wie emanzipatorische Reformen und Veränderungen aussehen könnten. Und natürlich sind die Wahlprogramme, wenn man sich die anguckt, der Linken, aber durchaus auch von Labour in Großbritannien, da stehen ganz, ganz viele richtige und wichtige Sachen drin. Und der Punkt ist eben immer die Frage der Durchsetzung. Und da muss man eben leider auch wissen, dass es nicht damit getan ist, Parteien zu wählen und parlamentarische Mehrheiten zu haben, sondern dass es tatsächlich auch gesellschaftliche Prozesse, gesellschaftliche Mobilisierung, gesellschaftliche Kämpfe braucht, um solche Anliegen durchzusetzen und um neue Formen der Demokratie durchzusetzen. Die Klimabewegung hat das, glaube ich, nochmal deutlich gezeigt. Viele von den Forderungen stehen durchaus schon bei NGOs oder durchaus eben auch bei Parteien wie der Linken im Programm, finden aber wenig Berücksichtigung. Es ist vielleicht die Tragik dieser Zeit. Es fehlt weder an wissenschaftlicher Aufklärung über die beiden Katastrophenszenarien, die ökologische Katastrophe von Erderhitzung und Umweltzerstörung und die soziale Katastrophe von wachsender Ungleichheit, Terror und Bürgerkrieg. Noch fehlt es an Menschen, die sich dafür einsetzen, unsere Lebensgrundlagen zu bewahren und gesellschaftliche Ordnungen zu verbessern. Woran es stattdessen mangelt, sind die politischen Instrumente der Durchsetzung. Die Kräfte von Beharrung und weiter so, die mächtigen Ballungen der Interessen und eine unermüdliche Lobbyarbeit erzeugen ein seltsames Nebeneinander. Viele Menschen wissen, was getan werden müsste, um uns vor dem Schlimmsten zu bewahren. Aber Politik und Wirtschaft bewegen sich, wenn überhaupt, zu langsam, verstecken sich hinter Lippenbekenntnissen und verhindern einschneidende Veränderungen. Es ist also der Druck von unten nötig, der wieder eine Beziehung zwischen den Menschen, der Gesellschaft und dem Staat aufbaut und einer Transformation den nötigen Schub verschafft. Die eigentliche Macht und Energie der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts entstand nicht daraus, dass sie Parteien und Gewerkschaften hervorgebracht hat, also als große Organisationen, sondern dass sie Solidarität als andere Beziehungsweise sichtbar gemacht hat und praktiziert hat. Also der Begriff der Beziehungsweise, ich finde das ein guter Begriff, also weil das ein gutes Augenmerk darauf oder einen Blick darauf wirft, was vielleicht der eigentliche Motor sozusagen dieser Emanzipationsbewegung von links war und sein sollte, könnte auch wieder in der Zukunft, nämlich dieses Begehren oder diese Sehnsucht nach Solidarität, nach Beziehungen der Menschen untereinander, indem wir uns gegenseitig nicht allein lassen. Und ich glaube, es ist ja nicht nur so, dass Leute, die entfremdete und schreckliche Arbeitsverhältnisse erleiden, dass die wie Zombies durchs Leben laufen, sondern wir selber laufen ja auch durchs Leben, manchmal wie Zombies oder vielleicht auch öfter, und fühlen uns auch so. Und ich glaube, das ist vielleicht der Ausgangspunkt, dass wir greifen oder suchen müssen, wie wir diese Lebendigkeit und dieses Begehren nach Zusammensein und Teilen mit anderen, also Leben teilen mit anderen, wie wir dafür wieder Raum schaffen. Es geht also gar nicht allein um das, was uns bedroht, von der Klimakatastrophe bis zum globalen Bürgerkrieg. Es geht auch darum, was uns, den Untoten des Kapitals, genommen wurde an Menschlichkeit, Solidarität und Glück. Es ist, so viel ist wohl selbst vielen Menschen klar, die sich keineswegs als links und schon gar nicht als radikal ansehen würden, Zeit für eine Umwandlung von Staat, Gesellschaft und Ökonomie. Ob man dafür den Begriff grüner Sozialismus verwendet, wie Raoul Zelig oder einen anderen, ist für die Dringlichkeit des Prozesses wenig von Belang. Raoul Zeligs Vorschlag für eine ökologische und soziale Transformation von Staat, Gesellschaft und Ökonomie entsteht aus einem utopischen Geist und einer realistischen Praxis. Das Problem ist jetzt allerdings, dass eigentlich die Zeit für so eine langfristig angelegte Strategie nicht mehr da ist. Also so eine Strategie, wie ich sie verteidige, geht ja eigentlich davon aus, dass man längerfristig versucht, Kräfteverhältnisse zu verschieben. Und eigentlich ist es aber so, dass die ökologische Krise und auch die soziale globale Krise so weit fortgeschritten ist, dass wir eigentlich schnelle, radikalere Veränderungen brauchen und Brüche brauchen. Das ist etwas, was ich nicht auflösen kann, diesen Widerspruch, weil ich glaube, um überhaupt wieder über Brüche reden zu können, brauchen wir viele mobilisierte Leute, und Leute mobilisieren wir nur, wenn wir konkrete Ansatzpunkte formulieren. Aber eigentlich brauchen wir auch eben Dinge, die weit über diese konkreten ersten Schritte hinausgehen. Und das ist genau der Widerspruch, in dem sich ökologische, solidarische, emanzipatorische Politik heute befindet. Um das Schlimmste für die Menschen zu verhindern, bedarf es einer großen Reform von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Aber diese Transformation muss zugleich rasch und auf demokratischem Weg geschehen. Die einzige Chance, diesen Widerspruch zu überwinden, liegt in der Vielzahl von Ansatzpunkten. Impulse kommen aus der Kultur und der Politik, von sozialen Bewegungen und zu noch bescheidenen Teilen von Parteien und Regierungen, von Wissenschaft und Medien. Einer der wichtigsten Ansätze ist, ohne eine radikale Erneuerung nicht zu verwirklichen, die räuberische Wachstumswirtschaft umzuwandeln in eine ökologisch-soziale Wirtschaftsform. Für eine menschliche Zukunft geht es also nicht darum, was der Markt so alles regelt, sondern vielmehr darum, wer das Marktgeschehen regelt. Da ist nicht damit getan, sozusagen für den Weltmarkt einige Gesetze zu erlassen, sondern es geht wirklich darum, den Entscheidungsort zu ändern. Der Entscheidungsort heute sind die Profitinteressen von Einzelnen, von Konzernen. Und in der demokratischen Gesellschaft muss der Entscheidungsort natürlich sein, die demokratische Gesellschaft der vielen, die überlegt, was soll hergestellt werden, unter welchen Bedingungen und was brauchen wir vielleicht gar nicht und wie viel wollen wir arbeiten. Dafür müssen wir aber tatsächlich die politische Macht auch wieder erringen als Gesellschaft. Und das geht nur, indem wir den Markt einhegen, zurückdrängen und diese Ökonomisierung eben beenden, die Ökonomisierung unseres Lebens und der Ökonomie einen Platz unter anderen sozialen Handlungslogiken auch zuzuweisen. Am Ende wird man nicht um die beiden grundsätzlichen Fragen herumkommen, die Karl Polanyi in The Great Transformation als Schlüssel beschrieb. Die eine Frage lautet, wem gehört die Welt? Das ist die Frage nach dem Privateigentum. Die zweite Frage ist, wem gehört der Mensch? Das ist die Frage nach Arbeit, Entfremdung, Lohn und Profit. Ohne Antworten auf die großen Fragen nach dem Privatbesitz, nach der Lohnarbeit und nach der Gewalt wird es eine Umgestaltung der Gesellschaft im Hinblick auf den Erhalt des Planeten wohl nicht geben. Einschnitte sind notwendig und sie sind möglich, und zwar auf eine demokratische, mitmenschliche und gerechte Weise. Und dann gibt es noch eine weitere, vielleicht die entscheidende Frage. Wer ist in der Lage, wer ist legitimiert und ermächtigt, solche Fragen aufzuwerfen und solche Forderungen zu stellen? Es ist also Arbeit, die vor uns liegt, lebendige Arbeit. Arbeit an den Ideen und der Verwirklichung eines ökologischen Sozialismus. Dafür, dass der Mensch kein Produkt und die Natur kein Besitz ist. Dass wir den Planeten nicht nur vor dem Zombie-Kapitalismus retten, sondern ihn bewohnbar erhalten. Für alle Menschen, für alle Lebewesen. Der italienische Philosoph und Kommunist Antonio Gramsci stellte eine immer noch gültige Forderung auf, die für die lähmende Gegenwart so sehr passt wie für die finstere Vergangenheit. Man muss nüchterne, geduldige Menschen schaffen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Weg mit dem Zombie-Kapitalismus. Wie wir eine gerechtere Welt erschaffen können. Sendung von Markus Metz. Es sprachen Katja Amberger und Florian Scheirer. Ton und Technik Andreas Lucke. Produktion und Musikauswahl Florian Scheirer. Redaktion Thomas Kretschmer.